mich in Ruhe. Versuchst du mich zu reizen, wirst du meine Zähne spüren. Leg dich mit mir an und du wirst schnell weg. Reiß mich, hab doch viel zu erreichen, aber nichts zu verlieren, ja! Ich geh im Dunkeln jeden Weg. Ich hab auch keine Scheu davor, im Rampenlicht zu stehen. Ich ging schon durch die Wüste und durch manches Finstertal. Wenn die Nacht am tiefsten ist, kann man die Sterne sehen. Ich bin hier auf dieser Welt, um euch den Arsch zu versohlen. Ich sage, was ich denke und geh immer geradeaus. Und fall ich auf die Schnauze, ja, dann steh ich wieder auf.